jeder Traum, an den ich mich verschwendet, jeder Kampf, wo ich mich nicht geschont, jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet, alles hat. Ich befinde mich hier in den neuen Räumlichkeiten des Anarchistischen Zentrums Dortmund, was sich gerade in der Renovierungsphase befindet. Und ich spreche jetzt mit einigen Menschen von der Orga-Crew des Black Pigeon. Warum braucht Dortmund deiner Ansicht nach ein anarchistisches Zentrum? Ich denke, das ist wichtig, weil es hier in Dortmund kaum Freiräume gibt, kaum unkommerzielle linkspolitische Freiräume, wo man ja, sich halt einfach frei bewegen kann und wo halt wirklich jeder hingehen kann. Was ist genau deine Vorstellung, deine Wünsche an diesen Raum, was du hier realisieren möchtest? Ich denke, ein großer Wunsch von mir ist, irgendwas Musikalisches hier zu realisieren. Stand halt irgendwie auch schon die Idee im Raum, vielleicht in einem Keller so eine Art Proberaum einzurichten und vielleicht eine alternative Musikschule, sage ich mal, dass man sich halt einfach mit Leuten trifft und mit denen zusammen Musik macht und auf dieser Skillsharing-Ebene zum Beispiel halt Leuten umsonst einfach was beibringt, so dass sich halt verschiedene Musiker hier immer treffen können und dass es auch einfach Proberaum gibt, den man nicht mieten muss, sondern wo man einfach hingehen kann, wo ein paar Instrumente zur Verfügung stehen und einfach Musik machen kann. Das wäre so eine Idee, die ich cool fände. Ja. Warum braucht Dortmund deiner Ansicht nach ein anarchistisches Zentrum? Ich denke, dass es wichtig ist, dass man einen Raum hat, in dem keine Ansprüche eingestellt werden und man trotzdem dahin kommen kann. Also, dass man nicht irgendwie Leistungen erbringen muss oder irgendwas konsumieren muss. Was möchtest du ganz persönlich in diesen Räumlichkeiten verwirklichen? Es gibt ja viele Möglichkeiten, da die Räume sehr, sehr groß sind. Also ich könnte mir im Keller halt schon gut eine Werkstatt vorstellen, das halt auch sehr, sehr cool wäre, weil sehr viele Leute dafür keinen Platz haben und halt trotzdem das Bedürfnis haben, Dinge zu bauen und selbst anzupacken. Und ja, ansonsten Vorträge, Lesungen, Küfer, das Übliche. Warum braucht deiner Meinung nach Dortmund ein anarchistisches Zentrum? Meiner Meinung nach braucht Dortmund ein anarchistisches Zentrum, damit Menschen aus verschiedenen Richtungen ihre Ziele und Dinge, die sie gerne verwirklichen möchten, selbstbestimmt und selbstorganisiert umsetzen können. Das Ganze fernab von Institutionen, die ihnen irgendwelche Auflagen geben würden, wie sie Sachen genau in irgendeiner Form umsetzen, sondern einfach selbstorganisiert und selbstbestimmt an ihren Zielen und Ideen arbeiten können. Und was möchtest du für dich ganz persönlich in diesen Räumlichkeiten realisieren? Ich würde ganz gerne ein Jugendcafé installieren hier, und zwar ein Jugendcafé, in dem Jugendliche und Kinder zusammen an verschiedenen Ideen mitwirken können, und zwar in dem Rahmen, dass sie selber von sich aus zusammen bestimmen können, was sie machen möchten, in einem Rahmen, wo sie nett beisammensitzen und einfach in einem vielleicht Brainstorming, Ideen entwerfen, Sachen entwickeln können und auch da, ohne dass ihnen wer anders reinredet und einfach selbst organisiert und selbstbestimmt an Dingen arbeiten können. Warum braucht Dortmund ein anarchistisches Zentrum? Um die Utopie von einem herrschaftsfreien Raum ein bisschen realistischer werden zu lassen. Und was möchtest du ganz persönlich in diesen Räumlichkeiten realisieren? Ich wäre für einen fest etablierten Umsonstladen. Warum braucht Dortmund ein anarchistisches Zentrum? Ich denke, wenn wir jetzt zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft kommen wollen, dann sind Orte, an denen wir die Idee ausprobieren können und zeigen können, dass es funktioniert und wie das konkret aussehen wird, sehr wichtig, um die Ideen auch weiter zu verbreiten. Was möchtest du in den Räumlichkeiten verwirklichen? Ich fände es sehr cool, wenn es hier Proberäume gibt, in denen Menschen ganz unverbindlich Musik machen können, in denen Instrumente schon da sind, in denen Menschen sich musikalisch weiterentwickeln können und auch unter anderem anarchistische Ideen mit ihrer Musik verbreiten können. Ab dem 18. März habt ihr die Möglichkeit, euch selbst ein Bild von dem neuen Raum zu machen. Dort findet nämlich die Eröffnung des Anarchistischen Zentrums Dortmund statt. Für alle weiteren Infos checkt bitte die Webseite des Black Pigeon, blackpigeon.blogspot.eu. Nur wer fest sein Herz in Händen hält, ist stark genug zum Leben Ja zu sagen und zum Kampf für eine neue Welt.